Erster Jesus sagte, das Himmelreich ist wie 10 junge Frauen. Sie nahmen Lampen und gingen zum Bräutigam. 2. 5 von ihnen waren nicht klug. 5 waren klug. 3. Die nicht klugen Frauen nahmen Lampen, aber kein Öl. 4. Die klugen Frauen nahmen Öl in kleinen Flaschen mit ihren Lampen. 5. Der Bräutigam kam spät. Alle Frauen wurden müde und schliefen ein. 6. Mitten in der Nacht rief jemand, der Bräutigam kommt. Geht und trefft ihn. 7. Da wachten alle jungen Frauen auf und machten ihre Lampen bereit. 8. Die nicht klugen Frauen sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl. Unsere Lampen gehen aus. 9. Die klugen Frauen sagten, wir haben nicht genug Öl für euch und uns. Geht und kauft Öl. 10. Die Frauen gingen Öl kaufen. Dann kam der Bräutigam. Die Frauen, die bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeit. Die Tür wurde zugemacht. 11. Später kamen die anderen Frauen und sagten, Herr, mach uns auf. 12. Aber der Bräutigam sagte, ich kenne euch nicht. 13. Darum passt auf. Ihr wisst nicht, wann ich komme. 14. Es ist wie ein Mann, der wegging. Er rief seine Diener und gab ihnen sein Geld. 15. Einem Diener gab er 5 Talente. Einem anderen gab er 2 Talente. Einem dritten gab er 1 Talent. Jeder bekam, was er schaffen konnte. Dann reiste der Mann. 16. Der Diener mit 5 Talenten arbeitete und machte 5 weitere Talente. 17. Der Diener mit 2 Talenten machte auch 2 weitere Talente. 18. Aber der Diener mit 1 Talent versteckte das Geld in der Erde. 19. Nach langer Zeit kam der Herr zurück. Er wollte wissen, was die Diener mit seinem Geld gemacht haben. 20. Der Diener mit 5 Talenten kam und sagte, Herr, ich habe 5 weitere Talente gemacht. 21. Der Herr sagte, gut gemacht. Du bist ein guter Diener. Du warst treu mit wenig Geld. Ich gebe dir mehr Verantwortung. Komm und freu dich mit mir. 22. Der Diener mit 2 Talenten kam und sagte, Herr, ich habe 2 weitere Talente gemacht. 23. Der Herr sagte, gut gemacht. Du bist ein guter Diener. Du warst treu mit wenig Geld. Ich gebe dir mehr Verantwortung. Komm und freu dich mit mir. 24. Der Diener mit 1 Talent kam und sagte, Herr, ich weiß, dass du streng bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. 25. Ich hatte Angst und habe dein Geld versteckt. Hier ist dein Geld zurück. 26. Der Herr sagte, du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe. 27. Du hättest mein Geld zur Bank bringen sollen. Dann hätte ich Zinsen bekommen. 28. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der 10 Talente hat. 29. Wer viel hat, bekommt mehr. Wer wenig hat, dem wird auch das Wenige weggenommen. 30. Werft den nutzlosen Diener in die Dunkelheit. Dort wird er weinen und mit den Zähnen knirschen. 31. Der Menschensohn wird in Herrlichkeit kommen. Alle Engel werden bei ihm sein. Dann wird er auf seinem Thron sitzen. 32. Alle Menschen werden vor ihm stehen. Er wird sie trennen, wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. 33. Die Schafe wird er rechts stellen. Die Ziegen wird er links stellen. 34. Der König wird zu den Menschen rechts sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Erbt das Reich, das für euch vorbereitet ist. 35. Ich war hungrig und ihr habt mir Essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir Trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich eingeladen. 36. Ich hatte keine Kleidung und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. 37. Die guten Menschen werden fragen, Herr, wann warst du hungrig oder durstig? Wann warst du fremd oder hattest keine Kleidung? 38. Wann haben wir dich fremd gesehen und eingeladen? Wann haben wir dir Kleidung gegeben? 39. Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? 40. Der König wird sagen, was ihr für einen meiner kleinsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. 41. Dann wird er zu den Menschen links sagen, geht weg von mir. Ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel gemacht ist. 42. Ich war hungrig und ihr habt mir kein Essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir kein Trinken gegeben. 43. Ich war fremd und ihr habt mich nicht eingeladen. Ich hatte keine Kleidung und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. 44. Die Menschen werden fragen, Herr, wann warst du hungrig, durstig, fremd, hattest keine Kleidung, warst krank oder im Gefängnis? Wir haben dir nicht geholfen. 45. Der König wird sagen, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch für mich nicht getan. 46. Diese Menschen werden für immer bestraft. Aber die guten Menschen werden für immer leben.